Drei Könige wandern aus Morgenland. Ein Sternlein führt sie zum Jordanstrand. In Joda fragen und forschen die drei, wo der neugeborene König sei. Sie wollen Weihrauch, Myrren und Gold dem Kinde spenden zum Opfer sollt. Und heller glänzet des Sternes Schein, zum Stalle gehen die Könige ein. Das Knäblein schauen sie wonniglich, anbetend neigen die Könige sich. Sie bringen Weihrauch, Myrren und Gold zum Opfer dar, dem Knäblein Menschenkind, halte treulich Schritt. Die Könige wandern, o wandre mit. Der Stern der Liebe, der Gnade, Stern erhelle dein Ziel, so du suchst den Herrn und Weihrauch, Myrren und Gold, schenke dein Herz dem Knäblein hold. Schenk ihm dein Herz.